Ich war eine Gummimatze, eine dem Gummi Gummi. Immer du Gummi zu mir zieht sie Gummi Gummimatze. Oh, ein Gummi lehet, nimm doch zu mir zieht sie. Immer du Gummi Gummi zieht sie zu mir Gummimatze. Oh yeah. Gummi Gummi Gummi Gummi Gummimatze. Gummi Gummi Gummi Gummi Gummimatze. Ich war eine Gummimatze, eine dem Gummi Gummi. Immer du Gummi zu mir zieht sie Gummi Gummimatze. Oh, ein Gummioli lehet, nimm doch zu mir zieht sie. Immer du Gummi Gummi zieht sie Zuli Gummimatze. Oh yeah. Gummi Matze. Ein Bajuka Gummi Matze, gerne mal gerne bellen. Gerne tanzen, mal hat die Nacht, der Tipp, der Pop. Ein Bajuka Gummi, Johnny, Tizzi, Bani, Koni und Mambo, Chodo. Back in the Gerne mal, ich tanze euch Party Pop. Ich war eine Gummi Matze, eine dem Gummi Gummi. Oh yeah, Harum so chakara, Finchi Finchi zum.